Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Freitag, der 9.9.2016. Der Maha und ich sitzen im Volodrom. Hallo Maha, wie geht's dir? Ja, hallo Heck, mit mir geht's gut. Es ist übrigens der 20. Genusscast. Ja, wir sind echt gut. Was rund ist. Ja, wir haben jetzt länger nicht gepodcastet, also wir haben uns kaum wiedererkannt. Ja. Bei Heckbeat verlagern sich ja manchmal die Haare so ein bisschen im Gesicht. Aber doch, ich habe ihn wiedererkannt. Am Geruch hoffentlich, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja, aber es riecht hier schon angenehm, weil ich so viele Genussmittel mitgebracht habe. Die kommen aus Italien. Ich war nämlich kürzlich in Italien, in Mittelitalien genau genommen. Und da hatten wir so den Plan geschmiedet, ich bringe einfach mal ein bisschen was mit, was ich natürlich aufgestockt habe durch hiesige Zukäufe, damit das auch alles schön frisch ist. Und da half dann wieder das Kaufhaus des Westens. Und dann genießen wir mal Mittelitalien, beziehungsweise das Mittelitalien kulinarisch und eben auch, was den Wein angeht, zu bieten hat. Ja, und liegt jetzt hier alles schon so ein bisschen noch halbwegs verpackt auf dem Tisch. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Wein an. Und ich habe zwei Sorten mitgebracht, zu denen ich gleich was sage, aber erst macht Heckbeat die üblichen Gesundheitswarnungen. Genau, also wir haben hier einige Dinge auf dem Tisch liegen und die enthalten entweder Alkohol oder Fette in verschiedenen Variationen. Genau. Auch Salze sehe ich hier und Öle. Das ist natürlich alles extrem gesundheitsschädigend, wenn man in großen Mengen zu sich nimmt. Wir wollten euch nur darauf hinweisen, wir werden das natürlich heute alles in kleinen Mengen konsumieren. Genau. Ja, und hier läuft auch alles. Das ist wunderbar. Jetzt haben wir es nochmal extra kontrolliert. Ja, und dann würde ich sagen, erstmal gucken, welcher von den beiden Weinen besser ist. Ich habe nämlich zweimal die aus dem gleichen Anbaugebiet was mitgebracht. Also ich war ja in Mittelitalien, genau genommen im Latium. Und die Stadt Orvieto ist eigentlich, also verwaltungstechnisch inzwischen Umbrien gehört, aber landschaftlich und ethnisch zum Latium, das ist so ein bisschen an der Grenze. Und dort wird Weißwein vor allen Dingen hergestellt. Und den Orvieto Classico habe ich auch mitgebracht in zwei Ausführungen. Das ist einmal einer von 2014. Mhm. Das ist, glaube ich, der Campo Grande, genau, und dann den von 2015 aus dem Hause Rufino, das ist eigentlich der bekannteste, den man auch in Deutschland leicht bekommt. Campo Grande gilt so ein bisschen als edel im Vergleich zu Rufino, aber ich glaube 2015 ist der bessere Jahrgang und wir werden sehen. Lass uns einfach mal probieren. Mit welchem wollen wir denn beginnen? Ja, lass uns mit dem, machen wir es chronologisch. Beginnen wir mit dem Campo Grande von 2014. Der ist, vielleicht weil die Zuhörer das ja auch nicht sehen, die beiden Flaschen unterscheiden sich in der Farbe ganz extrem. Mhm, der, was wir jetzt als erstes trinken werden, den Campo Grande, das ist eigentlich eher so ein goldgelblicher Ton. Und der Rufino ist eigentlich eher so ein grünlicher Ton. Mhm. Ich finde allein schon diese Farbunterschiede im Wein sind schon sehr, sehr stark. Welche Traube ist denn da grundlegend? Ja, das ist wie immer bei italienischen Weißweinen, ist das die sogenannte Malvasia-Traube, so heißt sie auf Deutsch. Mhm. Den Link, ich habe es schon rausgesucht, aber der ist noch nicht drin. Jetzt hier in unseren Shownotes, kommt aber gleich. Und das ist eigentlich die wichtigste Weißweintraube in Italien und die ist so bekannt, dass sie eben auch einen deutschen Namen hat, nämlich Malvasier. Auf Italienisch Malvasia. Und das ist halt eine, also ist wirklich ganz, ganz wichtig im Mittelmeerraum und insbesondere in Italien. Die ist schon auch wohl sehr lange dort und ja, also schon Martin Luther hat irgendwie diesen Wein besonders gelobt und ist halt ja wirklich ganz verbreitet. Es ist allerdings so, dass das bei Orvieto Weinbaugebiet werden auch noch andere sogenannte Nebensorten angebaut und der Trebbiano Toscano ist auch ein Hauptsort. Also Malvasia und Trebbiano Toscano sind die Hauptsorten. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, hier auch bei dem Orvieto Classico immer so eine also ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das ist eine Cuvée aus den verschiedenen Sorten. Aber deshalb, das könnte erklären, warum das eine unterschiedliche Farbe ist. Mhm. Das habe ich aber nicht herausfinden können, weil da die entsprechenden Hinweise ja nicht deutlich genug sind. Aber es wird halt gesagt, dass er jung getrunken werden muss. Deshalb eben auch gerade der 2015er und deshalb ist wahrscheinlich der 2014er jetzt auch überall etwas billiger zu haben. Ja, dann fangen wir doch mal an. Fangen wir an, 2014er. Ja. Erstmal riechen. Riecht erstmal sehr mild. Also ist auch vom Geschmack her milder, als ich dachte. Ja, geht in die Richtung, in die Traminer-Richtung. Mhm. Es ist schön trocken, muss man einfach so sagen. Oh, ja, geschmacklich ist der sehr leicht. Mhm. Wie viel Umdrehung hat der? Der hat 12%. Mhm. Der andere auch? Ja, ich gucke gerade, der andere hat 12,5%. Mhm. Es war im Geschmack wirklich sehr, sehr leicht, nicht sehr stark säurebetont. Ja. Also das ist wirklich so ein Wein für heiße Sommertage, den man gut gekühlt so ist das da ja auch. Trinken kann. Ja, ich kann auch ein bisschen was zu Orvieto sagen. Orvieto ist also eine sehr schöne alte Stadt. Der Name Orvieto leitet sich auch ab von Urbs Vetus oder dann volkssprachlich Urbe Vetu und da zweimal hintereinander, dass die Silbe W da vorkommt, also Urbe ist das ja ausgesprochen worden, römisch Urbe Vetu, es ist dann also Urbeto und Orvieto dann später geworden, laut geschichtlich. Die Stadt ist auf einem Hügel, wie das üblicherweise bei antiken Gründungen der Fall ist. Und drumherum sind dann die Hänge und dann das etwas flachere Land. Da wächst überall der Wein. Und es ist halt wirklich eine sehr imposante Stadt. Also ich bin ja mit dem Zug gefahren und Orvieto hat mich begrüßt, als ich morgens die Jalousie hochgemacht habe. Und das war schon eindrucksvoll. Auf der Rückfahrt war es ja dann schon dunkel. Also es dämmerte, als ich gerade durch Orvieto gefahren bin und das war auch sehr, sehr eindrucksvoll, die beleuchtete Stadt da zu sehen. Also sehr, sehr schön und wie gesagt, lohnt sich auch wegen des Weines. Definitiv, das schmeckt schon sehr lecker. Also es ist ein schöner sommerlicher Wein. Ja. Ich gucke gerade mal, wie groß denn das Weinanbaugebiet dort ist, dass ich mal so ein Gefühl dafür bekomme. Wie groß das ist? 1480 Winzer gibt es dort. Okay. 2853 Hektar. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, das stimmt. Das ist, ja. Mhm. Und dieser Wein ist dann quasi die lokale Spezialität dort. Naja, also ich war ja nun nicht in Orvieto, sondern südlich von Rom, also die gleiche Gegend natürlich. Ja. Also südlich von Rom bekommt man auch vor allen Dingen Orvieto Classico zu kaufen. Weil das praktisch der regionale Wein ist. Aber ich war nun in einem Dorf mit einer eigenen Weintradition, nämlich Frascati. Mhm. Das Problem beim Frascati ist, also wirklich auch die gleichen Rebsorten und alles, ja. Ist sogar, glaube ich, die wichtigste Weißweinregion in Italien. Das Problem ist nur, dass man das außerhalb Italiens nicht bekommt und ich wollte mich jetzt nicht mit so vielen Flaschen abschleppen. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, naja, das kaufe ich dann in Deutschland und habe auch mal geguckt und bei Ja, bei den üblichen Quellen im Internet war auch alles voll davon. Mhm. Und dann gehe ich hier ins Kaufhaus des Westens und frage nach Frascati. Da sagt der Weinfachverkäufer, was bitte? Dann sage ich, Frascati? Ja, kenne ich nicht, sagt er. Sag ich, ja, ist die wichtigste, sag ich, das ist die wichtigste Weißweinregion Italiens. Ja, nö, sagt ihm nichts. Natürlich sehr enttäuschend, weil ansonsten sind die Leute eigentlich dort vor Ort eigentlich ganz fachkundig. Genau, genau. Es ist allerdings tatsächlich so, dass der in Italien, das wurde mir auch erzählt, dass der Wein aus Frascati, obwohl es ja wirklich auch Latium ist, also die gleiche Region und auch gleiche Rebsorten, dass der einen weniger guten Ruf hat als eben der Oviedo. Mhm. Ja, und daran liegt es wahrscheinlich. Ja. Frascati Bianco, also für Frascati Bianco. Aus der Region DOC, wie es heißt. DOC ist ja eben das. Die Abkürzung, ja? Die Abkürzung, dass es geschützt ist. Geschützt ist, okay. Ja. Also Origine Controllata heißt es, okay. DOC. Oder geschützte Herkunft. Geschützte Herkunft, ja. Genau. Okay. Also Denominationen, die Origine Controllata, beziehungsweise auf Französisch Denomination d'Origine Controllée. Also, das sag ich jetzt mal. Mhm. Und da geht es auch immer auch um die Region und wäre dann also in diesem Fall das Latium mit den entsprechenden Unterregionen. Mhm. Und eben Unterregion Frascati ist eben wichtig, beziehungsweise in diesem Fall die Unterregion Orvieto, die hier auch unter Latium dann entsprechend, wo es an der Grenze zu Umbrien ist, ist es also ist sogar eine interregionale Region sozusagen zwischen Umbrien und Latium, aber ist hier gelistet unter Latium. Mhm. Ja, also tatsächlich praktisch die gleiche Gegend. Mhm. Ja, dann probieren wir doch mal den anderen, ja. Oder wenn du soweit bist. Und den besseren trinken wir dann weiter, den anderen nehme ich mit oder du nimmst den mit oder wir werden es ja nicht besorgen. Jetzt haben wir den, ich habe noch gar nicht das Etikett so richtig betrachtet, das ist das, ja. Was ich eigentlich noch tun. Oviedo, okay, das ist also auch Etikett vorne sehr klassisch gehalten, ja. Mit einem Schwarz-Weiß-Bild, ich denke mal, der Region, sehr viel Wald und Schloss zu sehen. Ja. Auch ein sehr einfaches Etikett, weiß, ein bisschen goldene Ränder und dann in einer schönen Schrift eigentlich das abgedruckt. Und das Etikett, das Schöne ist ja, dass das mittlere Stück so ein bisschen geprägt ist. Das heißt, man hat da auf jeden Fall Konturen. Die Rückseite dagegen ist wirklich sehr, ja, nüchtern, würde ich sagen. Ja, stehen halt alle Details drauf, die draufstehen müssen. Nochmal schön gezeigt, wo die Region ist und ja, also vom Etikett her eher unaufgeregt. Mhm. Der Rufino würde ich auch eher sagen, klassisches Etikett, ein sehr langes Frontetikett. Auch wieder mit der, ich sehe jetzt überall, ist die gleiche Kirche drauf, das ist die San Pietro Apostolo. San Pietro Apostolo, muss genau. Das heißen. Genau, das ist auf die, beiden die Seiten, Hauptkirche da, genau, in Oviedo. Die sind beide symbolisch hier abgebildet drauf, ja. Und dann auch eher ein einfaches Etikett hier, diesmal mit Schraubverschluss, der andere war mit Korken. Und auch hinten die üblichen Zwangsangaben drauf. Und der hat aber 12,5% und ist ein alkoholischer, farblich, ja, bedeutend grüner. Ja, habe ich jetzt also schon was ganz gegeben? Heller, in mir hast du schon was gegeben. Ich habe noch nichts genommen. Du hast noch nichts genommen. Der ist so richtig so grasgrün, so ein bisschen, also als ob da so ein Grasstrohhalm drin wäre, so reflektiert es ein bisschen. Und auch im Glas ist der wirklich fast weiß. Mhm. Also durchsichtig. Aber also sehr interessanter Wein. Oh, der hat vorne rum auf jeden Fall mehr Volumen. Mhm. Man merkt den Alkohol. Man merkt den Alkohol. Hinten raus wenig Säure. Wenig Säure. Aber auch der Nachgeschmack lässt relativ schnell. Ja, ja, da ist der andere, glaube ich, besser. Ja. Der andere hat einen intensiveren Geschmack, der auch ein bisschen nachhaltiger ist. Der ist vorne rum wirklich sehr, sehr intensiv, also sehr dick. Mhm. Und dann lässt er relativ schnell nach. Ist interessant, denn der hat mehr Alkohol, aber den würde ich eher als Erfrischungsgetränk trinken, ja, als den anderen. Das ist ja richtig. Ja. Ja, das ist schon wirklich interessant. Ja. Warum haben es denn die italienischen Weißweine so schwer? Ja, das kennt man nicht. Auch das, was nachher noch kommt hier an Essen, kennt man nicht. Das ist halt, es gibt so, das ist überhaupt gerade ein Thema, was mich sehr interessiert. Das ist vielleicht was mit dem Memen zu tun hat. Man hat so Vorstellungen irgendwie. Die Leute laufen rum mit Vorstellungen. Also im Moment eben, die Piratenpartei ist vorbei und so. Das ist so die allgemeine Vorstellung, ja, die auf nichts basiert. Irgendwie, oder auf irgendwelchen Dingen, die irgendwer gesagt haben soll. Und so ist es auch mit Italien. Da gibt es eben die Vorstellung, oh, Italien, das ist irgendwie so ein flaches Land am Meer, was ja gar nicht stimmt. Denn Italien mit ist im Wesentlichen aus Bergen. Ja. Und da trinkt man roten Wein. Genau. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn es südlich ist, trinkt man roten Wein. Mhm. Also Rotwein. Und das ist eigentlich gar nicht wahr. Also in Italien trinkt man gerade im Sommer, weil es heißt, wenn man schön kalt trinken kann, sehr, sehr viel Weißwein. Das mit dem Rotwein, das ist irgendwie so ein Bild, was von außen kommt. Natürlich haben die Italiener guten Rotwein, aber bei großer Hitze ist halt Weißwein manchmal etwas besser, weil er auch kalt getrunken wird. Also das macht sich bemerkbar. Und die andere Sache ist, wenn die Leute an italienisches Essen denken, dann denken sie an Spaghetti und Pizza. Und das ist überhaupt nicht traditionell italienisch. Gut, Spaghetti, das haben sie irgendwann mal aus China mit Marco Polo bekommen, also Nudeln. Aber eigentlich isst man dort, wenn man auf dem Land arbeitet, isst man halt Bohnen mit Speck. Und dann isst man halt überhaupt viel Schweinefleisch. Gerade Mittelitalien ist also ein Gebiet, wo man, das muss ich jetzt für die Vegetarier einfach mal sagen, einfach unheimlich viel Schweinefleisch isst. Wir haben aber das Gefühl, dass man da irgendwie ganz was anderes isst. Und ich habe jetzt eben genau diese Dinge mitgebracht, die man in Mittelitalien isst. Das ist eben vor allen Dingen irgendwas aus dem Schwein. Das ist hier in den Paketen, also in diesem Paket. Das nennt man Norcineria. Kommen wir gleich noch drauf, warum das Norcineria heißt. Und das ist immer vom Schwein. Und das ist auch traditionell. Das ist eigentlich das Essen dort seit der Antike. Und auch die Art und Weise, wie man es macht, ist eigentlich schon uralt. Wir werden das gleich im Einzelnen sehen. Und dann isst man Käse. Und zwar insbesondere aus Büffelmilch, also Kuhmilch, aber eben auch aus Büffelmilch, denn gerade im Latium gibt es viel Landwirtschaft und in der südlichen Toskana mit Büffeln. Der berühmte Büffelmozzarella. Von denen man auch warnen muss, weil das auch ökologisch problematisch ist mit den Büffeln, denn Milch geben immer nur die weiblichen Büffeln. Ja. Das Büffelfleisch kann man nicht so gut vermarkten. Was macht man mit den männlichen Büffeln? Denn das ist nun mal halbe mit den Geburten. die kommen dann meistens irgendwie auf undurchsichtige Weise um und so. Da ist also Tierschutz ist da nochmal ein ganz großes Problem. Dennoch habe ich hier eben Büffelkäse mitgebracht, einmal Büffelmozzarella, den kennt man auch hier in Deutschland, aber das Interessante ist ja, also Mozzarella, man isst nicht nur Mozzarella, ich habe hier noch einen sogenannten Cassatica, einen anderen Käse, also einen ganz typischen mittelitalienischen Weichkäse, der eben kein Mozzarella ist, sondern praktisch normaler Weichkäse. Es gibt sogar Camembert aus Büffelmilch, den habe ich natürlich nicht mitgebracht, weil der nicht typisch ist. Aber das ist eigentlich der typische Käse, der tatsächlich so ein bisschen aussieht wie Camembert. Ja. Das essen die Leute da als Käse. Und dann, und jetzt wird es ganz interessant, habe ich den sogenannten Scamorza in Form von sogenannten Scamorzine mitgebracht. Das sind ganz kleine Käse. Das sind praktisch kleine geräucherte Mozzarella-Bällchen. Und die sind auch sehr typisch. Warum sind die typisch? Man denkt sich, so eine Kuh oder so ein Büffel gibt doch das ganze Jahr Milch. Warum muss man das haltbar machen durch Räuchern? Das Problem ist, dass in den Dörfern in Mittelitalien und letztlich auch in Rom im Winter, da gibt es keine Kühe. Da gibt es auch im Sommer keine Kühe. Also die sind woanders. Und es gibt da so Viehabtrieb und so, gerade in der südlichen Toskana, da gibt es im Sommer so eine Art Cowboy-Wesen, wo dann eben die großen Viehherden da bewacht werden von Leuten, die aus Mittelitalien woanders herkommen und die nehmen sich natürlich dann solche Sachen mit für den Winter, wo sie dann eben, wo die Kühe dann in den Ställen, die Büffel in den Ställen sind. Und deshalb muss man es haltbar machen, weil das mit dem Winter halten muss. Ja, und darum räuchert man das. Wir fangen damit einfach mal an hier. Okay. Das ist ein guter Einstieg, wenn ich das aufkriege. Soll ich mal probieren? Mach du mal. Denn diese Scamorzine kann man schön aus der Hand essen. Also eigentlich kann man alles aus der Hand essen heute. Es riecht schon mal sehr gut. Ich habe es schon mal ein bisschen aufgemacht. Also riecht so ein bisschen, erinnert mich das an eine polnische Spezialität. Ja, ja, Räucherkäse. Ja, haben wir schon mal bei, unserer, genau. bei unserem Käse-Podcast drüber gesprochen. Da hat nämlich auch Skamorza bei groß, genau. nicht diese kleinen. Und super. Oh ja, super geräuchert. Riecht total super geräuchert. Mhm. Hat natürlich durch die Räucherung so eine leichte braune Farbe. Mhm. Sehr lecker. Passt super zum Wein. Mhm. Und das Schöne ist, das ist nicht so ein Quietschkäse. Ja. Manche geräucherten Käse, der ist ja so quietschig, aber der ist nicht ganz so stark, also die Rinde ist nicht ganz so stark geräuchert und dementsprechend ist der noch schön weich und ja. aber hat einen tollen, ein ganz tolles Raucharoma. Ja. Ja, und dann können wir natürlich auch zum Büffelkäse reiten, aber Käse schließt den Magen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Schweinefladen. Jetzt gibt es hier eine kleine Schwierigkeit. Das ist alles zusammengepackt. Das musste ich ja nachkaufen. Ich hatte Nocineria, so heißt es, direkt mitgebracht. Aber dann mussten wir unseren Podcast verschieben und ich habe es selber aufgegessen. Weil das, also man kann das nicht lange, also ich meine, das ist, aber es ist ja in Scheiben geschnitten und wenn man das in Scheiben hat, dann kann man es nicht lange behalten. Zwar habe ich halt besonders darauf geachtet, jetzt beim Nachkaufen auch mittelitalienische Sachen zu bekommen. Das haben wir hier. So, diese großen. Und dann habe ich hier noch diese kleine mit verschiedenen Arten von Salami. Mhm. Ich habe immer drei Scheiben von jeder Salami. Mhm. Oh, die riecht aber schon sehr, sehr extrem. Boah. Und die müssen wir alle probieren. Das ist zum Teil hier auch vom, also das ist hier vom Wildschwein. Das ist nämlich ganz typisch, da in Mittelitalien gibt es sehr viele Wildschweine. Aber das meiste ist vom Hausschwein. Und zwar ist es so, wir müssen uns vorstellen, die Nocineria, der Name Nocineria kommt von Norcia. Oh, danke. Norcia, eine Stadt, Nursia auf Lateinisch. Der Benedikt von Nursia den Benediktinerorden gegründet. Und diese Stadt ist sehr hoch, das ist ein Hochplateau. In Wikipedia kann man sich da ein schönes Foto ansehen, so ein Panoramafoto von einem Hochplateau. Da sind heute vor allen Dingen Paraglider unterwegs. Aber da war halt sonst nichts. Aber es war hoch und man hatte im Winter viel Eis. Das hat man verbuddelt und im Sommer dann nach Rom gebracht. Das Eis verbuddelt und nach Rom gebracht? Ja, in der Antike. Da gab es ja keine Kühlschränke. Klar, natürlich. Also vielmehr, es gab schon Kühlschränke, aber die musste man halt befüllen. Mhm. Und da kamen halt die Leute aus Norcia, die sind einfach zu Fuß. Das sind über 100 Kilometer. Sind die da hingewandert zu Fuß und haben da ihr Eis verkauft. Und warum hat man das eingebuddelt? Warum hat man nicht dafür einfach in Tongefäßen zum Beispiel? Ja, man hat es zum Teil in Gefäße getan. Man musste es ja dann auch transportieren. Mhm. Ne? Muss ja dann auch noch Eis sein, wenn es noch umankam. Ja, ja. Aber man hat da richtig, das kann man auch noch sehen in Norcia, solche Eiskeller gehabt. Ne? Damit das Eis dann eben auch noch im Frühjahr, wenn man es braucht, dann noch über Eis ist. Ne? Wahnsinn. Das ist ja. Denkt man gar nicht, dass jetzt Italien so ein Eislieferant wäre. Ja, und dann haben die eben auch noch immer ein Hausschwein gehabt. Also das mit dem Wildschwein ist jetzt ein bisschen neuer, aber gibt es natürlich da auch. Und dann haben sie dann, also diese Händler haben dann auch immer noch ein bisschen Wurst nach Rom gebracht und das ist dann, hat dann reißenden Absatz gefunden und so ist halt die Tradition entstanden, diese ja im Grunde hausgemachte Wurst dort zu nehmen. Also in der Mitte hier ist jetzt das, das ist glaube ich auch vom Wildschwein und hier außen ist halt, das ist so scharfe Salami und ich habe es auch alles aufgeschrieben. Ganz klar noch eintragen muss. Und ja, nimm einfach. Lass mich mal, was soll ich als erstes probieren? Drei Stufen. Gib mal. Ja, ich gebe es einfach mal an. Fangen wir mal hier mit der, das ist die ganz typische mit Pfefferkörnern. Also man sieht große Fettaugen drin, Pfefferkörner drin. Also sieht typisch Salami aus. Relativ hell, finde ich, für eine Salami. Das ist gut, weil die ist schon so ein bisschen angetrocknet. Sehr dünne Schale. Also sehr dünner Darm. Nicht sehr salzig, was ich auch sehr gut finde. Ja. Nee, wirklich sehr lecker. Also Mhm. Jetzt müssen wir es natürlich noch neutralisieren. Mhm. Ich habe hier verschiedene Brote mitgebracht. Mhm. Und zwar, ach, da habe ich mir was überlegt. Also das italienische Brot, also man denkt an Ciabatta, das habe ich auch unter Ciabatta hier gekauft, aber es ist eigentlich keine Ciabatta. Ciabatta kommt auch aus Norditalien und das ist halt so flaches Brot. Ciabatta heißt ja Pantoffel, weil es aussieht wie so eine Pantoffel. Mhm. Ich habe jetzt aber was gekauft, was man in Mittelitalien vor allen Dingen hat. Nämlich in Mittelitalien wird das Brot, dem Brot oft Sachen beigegeben, Oliven oder getrocknete Tomaten und so, um es haltbarer zu machen. Und sowas habe ich hier gekauft. Das heißt, eine, ich weiß nur nicht welche, ich glaube diese, ist rein Brot. Ja. Und eine ist mit Knoblauch, das riecht man noch, das ist glaube ich die. Mhm. Und eine ist mit getrockneten Tomaten. Mhm. Das dürften die getrockneten Tomaten sein. Nee, das sind die getrockneten Tomaten. Das ist der Knoblauch. Und das ist das Neutrale, okay. Neutrale. Also brech dir einfach was ab. Mhm. Ich nehme, was war das, Knoblauch? Knoblauch ist das. Das hier. Ich mal, das ist jetzt auch erst so ein... Nee, das sind die Tomaten. Das, okay. Das ist der Knoblauch. Das ist also jetzt so ein Fladen, so ein Ciabatta-Fladen, würde ich jetzt sagen. So ein größeres Brötchen. Ja, hier wird es halt unter Ciabatta verkauft. Das ist aber dadurch, dass es, also Ciabatta ist eigentlich nicht gefüllt in Italien. Und wenn ich das jetzt aufgebrochen habe, man sieht so hier ein paar Knoblauchstückchen drin. Mhm. Es ist sehr fluffig, typisch Ciabatta. Unten bemehlt, oben sehr kross gebacken. Mhm. Lecker. Mhm. Wir hatten ja schon eine Sendung gemacht, mal zu Gebäck. Und zu Backwaren. Und da hattest du, glaube ich, auch Backwaren, haben wir auch aus dem KDW gekauft. Mhm. Die waren auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob die eine Hausbäckerei haben oder ob die das, wo die das kriegen. Aber die haben. Das ist, glaube ich, Le Nôtre. Also diese französische. Und die französische, ja, genau. Die ist, also machen das. Die haben eben auch die große Ciabatta-Auswahl. Aber das ist eigentlich kein Ciabatta, weil, also das mit der Beigabe, das ist eher typisch für Mittelitalien. Und, hatten wir dort auch beim Essen, ganz einfach jeden Tag. Mhm. Beim Essen gab es Brot und das war oft mit Oliven oder anderem einfach gefüllt. Das ist da halt typisch, weil man halt die Sachen haltbar machen. Mhm. So, jetzt kommen wir mal. Das ist die, ja, da kommen wir später drauf. Dann nehmen wir mal eine, ja, ich habe, weil ich keine Butter mitbringen wollte, weil man in Mittelitalien keine Butter isst, Norditalien schon, habe ich Olivenöl mitgebracht und zwar richtig auch aus Mittelitalien. Das ist nicht einfach jetzt, das meiste Olivenöl kommt ja irgendwie aus Ligurien in Deutschland und das ist richtig mittelitalienisches Olivenöl und auch sehr gut. Und ich habe das einzige mitgebracht, was dann doch vom Meer kommt, nämlich Meersalz. Okay, also hier steht drauf auf dieser aus dieser Olivenölflasche, das ist 0,25. Das ist seit mehr als 600 Jahren produziert die Familie Giannini, würde ich jetzt sagen, ausgesprochen. Nee. Oliven aus eigenen Olivenhainen. Olivenhaine eignen sich aufgrund ihrer Bodenbeschaffung hervorragend für den Anbau von Oliven und geben dem Öl seinen typischen Geschmack. Kühl und trocken lagern, genau. Guck ich mal, riecht schon mal also nach einem rustikalen Olivenöl. Ich mache das mal hier ein bisschen bei mir. Mal auf den Teller drauf, bei dir am besten auch. Es hat eine typisch grüne Färbung. Sehr dunkel, ja, ja. Geschmacklich, also geruchtechnisch auch sehr intensiv. Also ich habe ja gelernt, gutes Olivenöl muss ja scharf sein. Also das heißt, wenn man das zu sich nimmt, muss es schon so ein bisschen im Abgang so ein bisschen im Hals brennen. Ich nehme mal von dem neutralen Ciabatta, damit man... Ich nehme das mal mit Knoblauch zum Testen und dann dippe ich das jetzt aber einfach mal hier in diesem... In meinem Teller. Sehr gut. Ja, sehr gut. Auch gar nicht bitter. Also. Nee. Gutes Olivenöl ist auch nicht bitter. Dazu ein bisschen von dem Meersalz. Ja. Also wir können auch mal eine Sendung über Olivenöl machen und über Salz. Über Olivenöl habe ich gar nicht einiges dazu bei. Über Salz, das ist unglaublich. Ich habe heute beim KDW nach Salz geguckt, weil ja. ich hatte zwar auch grobes Salz, aber ich hatte keine Salzmühle, die wollte ich endlich mal haben. Weil das Problem ja bei Meersalz ist, ich wollte halt unbedingt Meersalz mitbringen, das hätte ich auch so für billig haben können. Das kriegst du ja ab 1,48 Euro oder so. Auch hochwertiges. Das Problem ist nur, bei diesem Meersalz, du musst das mahlen. Und wenn du keine Mühle hast, bist du dann aufgeschmissen. Ja, da möchte man natürlich die Mühle haben von dem französischen Hersteller Peugeot. Ich habe eine Peugeot-Mühle, aber für Pfeffer. Ich wollte jetzt nicht nochmal so viel Geld ausgeben. Ich habe eine Glasmühle gekauft. Mhm, das ist sehr gut, ja. Naja, kommt schon dieser, auch bei den heutigen Temperaturen, dieser italienische Lebensstandard raus. Ich nehme nochmal einen Schluck von dem anderen. Ja, ich finde den besser. Also der, den Oviedo Classico von 2014. Wirklich gut. Also das Olivenöl ist klasse und dieses Salz passt auch wirklich herrlich dazu. Passt sehr gut dazu. Also es ist tatsächlich auch italienisches Salz. Salz ist ja in Italien nochmal so ein besonderes Kapitel, weil es ja eine spezielle Salzsteuer gibt. Du kannst ja in Italien das Salz nur in den Tabakläden kaufen. Aha. Ja, Sali Tabacchi, da gibt es das Salz. Ja, das muss man halt wissen, ähnlich wie ich nicht wusste, als wir in Spanien. Auf Mallorca waren, dass man Feuerzeugbenzin auch nur beim Tabakladen bekommt, weil das besonders besteuert ist. So ist es halt mit dem Salz. Ist da eine Strafsteuer drauf oder eine sehr hohe Steuer? Da ist eine höhere Steuer drauf. So hoch ist es auch nicht, aber ist eine höhere Steuer drauf. Das hat was damit zu tun, dass natürlich schon seit der Antike das Salz von Süditalien nach Norden transportiert wird. Und da hat es dann eben im Mittelalter und in der frühen Neuzeit sehr viele Betrüger gegeben. Und dem hat man das Handwerk gelegt, indem man das stärker kontrolliert hat. Als der italienische Staat gegründet wurde, hat er sich eben vor allen Dingen auch um das Salz gekümmert. Und deshalb gibt es halt die besondere Steuer und den besonderen Verkauf. Das ist halt bis heute so geblieben. Muss man halt nur wissen, weil man plötzlich Salz sucht und nichts findet. Das heißt, in den typischen Supermärkten wird man jetzt, also natürlich in Ketten bestimmt schon, aber in den typischen Supermärkten findet man dann kein Salz? Ich glaube nicht, auch in den Ketten nicht. Du musst das Salz im Tabakladen kaufen. Okay. Ja, ungewöhnlich, aber so ist das halt. So, wir machen mal weiter mit unserer Salami. Ja, bitte. Wir sind ja sogar zeitlich beschränkt heute. Also, ich gebe dir jetzt mal diese. Ja. Das ist halt jetzt hier so eine, wie heißt das, Wildschweinsalami? Also, riecht nicht sehr stark nach Wild. Man sieht weniger Fettaugen, also die sind auch kleiner. Der Rand sieht aus, als ob der stärker geräuchert wurde als bei der vorhergehenden Salami. Geschmacklich merkt man, dass es wild ist. Ich gebe dir noch eine Scheibe, weil ich von der irgendwie. Das ist eine andere. Ah, jetzt merke ich das. Das ist eine andere. Also, ich habe zwei Wildschweinsalamis, die unterschiedlich gewürzt sind. Und zwar die eine mit Fenchel. Das ist, glaube ich, die mit Fenchel. Ich glaube auch, ja. Die hat nämlich an dem Rand noch ein bisschen was drankleben. Ja. Sieht ansonsten aber optisch genau gleich aus. Also auch sehr viele kleinere Fettaugen drin. Ja. Auch sehr dicht. Ja, die ist mit Fenchel. Ja, ist auch sehr lecker. Ja, und dann habe ich noch diese. Das ist auch eine Wildschweinsalami. Okay. Die hat wieder größere Fettaugen. Riecht auch wieder sehr stark nach Wild. Und die ist jetzt vom Geschmack her. Das ist die mit dem Fenchel. Die andere war nicht mit Fenchel. Die mit dem Fenchel. Nee, die Farbe mit dem Fenchel. Ja. Die ist wieder schärfer. Ja, die hat so ein bisschen. Das ist die mit dem Fenchel. Das ist der Fenchel. Das ist der Fenchel, ja, genau. Das andere war nämlich mit Knoblauch. Das ist mit Fenchel, das ist mit Knoblauch und das ist, glaube ich, einfach nur Wildsalami. Ohne alles. Ist Fenchel in der Region typisch? Also ja, macht man da sehr viel? Typisch. Das macht man viel mit Fenchel. Ja. In welchen Zubereitungsarten außer innerhalb der Salami? Wie? In allen. Also Fenchelgemüse ist ganz typisch. Ja. Im Salat wird das gemacht. Also hast du eigentlich, wir hatten oft Fenchel. Wir hatten es entweder als Salat oder eben als Gemüse. Mhm. Auch als gebraten. Also es gab einmal, das fand ich sehr lecker, obwohl das Essen jetzt in diesem Tagungshaus nicht so toll war, aber da hatten sie so eine Gemüsepfanne gemacht, da war zum Beispiel Radicchio drin, mhm, und eben auch Fenchel. Sehr lecker. Ich mache ja auch Fenchel italienische Art. Mhm. Ist, also hatte ich mal so vom Ricardo seiner Mutter beigebracht bekommen, schönen Gruß an Ricardo und seine Mutter natürlich, dass ich halt einen ganzen Fenchel nehme, mhm, den schneide ich in der Mitte auf und dann kommt natürlich in eine Pfanne sehr, sehr viel Butter, mhm, etwas Olivenöl und Knoblauch und dann lege ich die Hälfte des Fenchels praktisch mit der aufgeschnittenen Seite nach unten rein und, mhm, brate den in dieser Butter, Olivenöl, Knoblauch Geschichte mit an. Super. Und dann kommt obendrauf dann zum Schluss, wenn der so schon gut angebraten ist, der Deckel, die Temperatur geht runter und dann steigt praktisch das ganze Olivenöl, Butter, Knoblauch-Aroma, mhm, in den Fenchel so mit rein und der lässt sich, der trotzdem noch, ist der bissfest, aber er lässt sich halt gut schneiden. Mhm. Und dann holt man ihn raus, typischerweise ein bisschen Pfeffer drauf und Parmesan, mhm, und dann war's das. Ja. Parmesan habe ich heute nicht, weil der nicht aus Mittelitalien ist, sondern aus Parma, wie der Name. Aus Parma. So, was jetzt, hast du die berühmte Salami oder Salume, die Napoli, mhm, die aber nur so heißt, weil die auf neapolitanische Art gemacht ist, also scharf gewürzt. Mhm. Die ist aber auch aus Mittelitalien. Okay, ist erstmal bedeutend größer, das Stück, ja, von der Salami, hat auch größere Fettaugen drin. Mhm. Riecht auch schon etwas pikanter, muss man einfach so sagen. Hm. Sehr dünne Haut. Mhm. Und die ist trockener und, oh, bedeutend schärfer. Ja. Das heißt, wenn man die abbeißt, dann fallen eher so Stückchen, hm, ab, als dass man das als Masse zu sich. Oh, die ist aber ordentlich scharf. Ja. Mhm. Nimm zur Beruhigung vielleicht noch ein bisschen Brot. Ja. Ich nehme noch mal ein bisschen von dem Knoblauchbrot, das ist ja super. Also dieses Knoblauchbrot, da kann ich mich reinlegen. Ein bisschen Olivenöl. Bist du noch mit Olivenöl versorgt? Ich bin ja versorgt, ja. Und das Salz ist auch original aus Italien. Ja. Weißt du, woher? Stehst du hier drin? Steht da drin, ja. Ich weiß es nicht genau, ich habe nicht geguckt. Steht aber auf Italienisch drauf, ah ja. Weil es so viel italienische Salzauswahl nicht gab. Ich habe einfach genommen, was ich konnte. Mhm. Aus der Toskana steht hier drauf. Ah ja. Ist auch eine sehr schöne Mühle, muss, mhm, man so sagen. Die, ja, lässt sich gut anfassen. Ja. So, jetzt kommen wir noch zu den Spezialsalamis. Bin ich mal gespannt, was es da so gibt. Also, wir haben hier einmal eine. Das ist die, wie heißt sie? Salume di Montepulciano. Mhm. Die wird mit dem Trester bei der Weinproduktion, mhm, eingerieben und bekommt dadurch so einen besonderen Geschmack. Also Montepulciano liegt natürlich in einer Weingegend, der Toskana. Mhm. Die Wurst kommt eher aus Mittelitalien, also Toskana ist ja auch noch Mittelitalien. Aber das ist eben eine besondere Spezialität. Wollte ich das nicht nehmen, aber ich habe mir gedacht, die muss ich einfach auch nehmen, weil das so einen tollen Geschmack hat. Also die ist auch etwas nicht ganz so stark getrocknet wie die vorgehende. Mhm. Etwas kleinere Fettaugen, auch die Salami an sich ist etwas kleiner. Mhm. Man schmeckt zum Schluss doch diesen Trester, mhm, mit durch. Das, also ich glaube, das ist ganz, ganz viel in der Haut, merkt man das. Die Haut hat ganz viel Geschmack davon, mhm, aufgenommen. Ja, und dann habe ich noch diese. Die ist auch nochmal scharf gewürzt. Mhm. Und ja, heißt irgendwie Spezialato. Also Spezialsalami? Irgendwie spezial. Mhm. Die wollte ich eigentlich auch erst nicht kaufen, aber dann meinte die Frau, die neben mir, die auch was kaufen wollte, nehmen Sie die, die ist super. Und ja. Auch wieder kleiner, auch kleinere Fettstückchen drin. Auch wieder stärker, glaube ich, stärker getrocknet. Die ist schon wieder, ja. Auch pikant gewürzt, aber nicht wirklich so scharf wie die wie die Neapolitaner. Mhm. Aber auch sehr gut. So, jetzt kommen wir zu einem ganz typischen Gericht in Mittelitalien, nämlich der Porchetta. Mhm. Porchetta ist so eine Art Schinken, aber vom Spanferkel. Ja, richtig. Deshalb Porchetta ist das kleine Schwein. Und es gibt eigentlich überall in Mittelitalien dann auch in den Städten so Stände, wo das auf dem Grill ist. Häufig nicht so, wie wir das hier kennen, dass das Ganze, dass das Gesicht des Schweins noch zu sehen ist, aber meistens ist es nur der Mittelteil. Mhm. Und dann kann man sich da Sachen abschneiden lassen und kriegt das dann im Brot dann serviert. Jetzt musst du hier, weiß ich nicht, wie ich das mache. Ich gebe dir mal hier so ein Stück. Das einfach zu Fuß, fällt, genau. Das ja, es zerfällt halt. Das ist halt das Problem. Genau, das ist also ein typischer Schinken, auch mit schönen Fettrand drauf. Mhm. Das sieht man. Gekochter Schinken, der dann, glaube ich, geräuchert wurde. Das weiß und ich gar nicht. Der hat Gewürze drin, ne? Der ist mit Gewürzen versetzt. Der ist mit Gewürzen, genau. Und aber wird normalerweise mit der Kruste direkt so serviert. Das wird an einem Stück gegrillt und dann bekommt man das. Also das ist eigentlich das Typische, was man halt überall in Mittelitalien, wenn man jetzt nicht irgendwie groß essen gehen will, kann man sich irgendwo so Porchetta holen, wenn da ein Markt ist oder so. Es gibt ja da diese überdachten Markthallen. Mhm. Da gibt es immer einen Verkäufer, der sowas verkauft. Direkt vom Spieß. Mhm. Also ein sehr, sehr filigraner Schinken. Der ist wirklich sehr, sehr zart, sehr fein. Tolles Aroma, tolles Gewürz. Also der ist irgendwie sehr schön gewürzt. Ich glaube, da ist ein Kräuter drin. Also irgendwas an Kräuter. Ja, ist ein Kräuter, Kräuter drin. Ein Kräuter drin. Weißt du denn, wofür man den hier braucht? Ja, sicher, weißt du. Na klar. Ja. Wofür braucht man den? Was für, um was zu kochen? Was, warte mal, lass mich überlegen. Nur echt mit Porchetta. Nur echt mit Porchetta ist quasi Carbonara. Genau. Ah. Eins meiner Leibgerichte. Ja. Hast du auch schon bei mir gegessen, gell? Ja, hab ich schon gegessen. Aber bei dir bin ich jetzt gar nicht mal so sicher. Du hast noch nicht meine legendäre Carbonara gegessen? Ihr habt eine legendäre Bolognese gemacht. Ich war eingeladen zum Carbonara-Wettstreit und es kam Bolognese. Aber war auch sehr gut. Bei der Carbonara, da brauche ich ja auch Gegner und keine Opfer. Genau. Ja, jetzt kommen wir zur Mortadella. Typischerweise, ja. Mortadella ist auch in ganz Mittelitalien verbreitet. Es sind so große Würste. Ich habe immer früher gedacht, das käme von dem Wort Mortaio, der Mörser, weil die so wie so ein Mörser halt aussehen. Aber ja, die kommen tatsächlich von dem Wort Myrte, weil man früher da Myrte reingemacht hat, um es zu würzen. Ja. Und das macht man halt heute nicht mehr. Heute wird üblicherweise in der klassischen Mortadella Pistazien und Pfeffer. Genau. Werden da verwendet. Hier. Klassischer Mortadella. Warte, ich muss ganz kurz mich nochmal anmelden. Genau, die sind große Mortadella. Scheiben, große Fettstückchen drin. Ja. Sehr, ja, sehr soft. Also so ein, bei uns in Deutschland sagt man, glaube ich, Aufschnitt zu sowas, gell? Ganz dünner Rand. Genau, Pistazien drin und schwarzer Pfeffer. Man sagt auch Mortadella, aber die deutsche Mortadella ist kleiner. Die Scheiben sind kleiner. Das ist die, italienische, die heißt in Italien das Mortadella di Bologna, muss aber nicht direkt aus Bologna sein, kann also auch wie hier in diesem Fall wahrscheinlich aus Mittelitalien sein. Also ich habe gleich eine, die wirklich mittelitalienisch ist, bei der weiß ich es nicht. Die wurde im KDW verkauft, das Mortadella, kann sonst woher kommen, ich konnte es nicht herausfinden. Der Verkäufer wusste es auch nicht. Also die klassische Mortadella. Und gleich kommt die mittelitalienische Variante dazu. Die unterscheidet sich dann wohl scheinbar, ja. Ja, was tut man rein in Mittelitalien? Was hat Umbrien, was andere Leute nicht haben? Was hat Umbrien, was andere Leute nicht haben? Du sagtest, ein hoher Anteil an Büffeln und Schweinen. Gibt es da bestimmte Gräser, die da wachsen? Ja, bist nah dran, ist aber kein Gras. Kräuter? Nein. Ist keine Blumen? Ja, nee. Was mehr, hat mehr mit Essen zu tun? Mehr mit Essen zu tun? Ich komme nicht drauf. Ich kann auch deine Gestik nicht wirklich deuten. Ja, ich wollte sagen, hat hier so einen Deckel und dann geht es zusammen und unten ist ein Stiel. Wein? Nein. Ein Männlein steht im Wald, ganz still und stumm. Na, Pilze. Pilze, ne? Und diese wachsen gar nicht so mit Deckel und also mit Hut, sondern das sind Trüffel. Ah, okay. Also Trüffel, also Umbrien lebt vor allen Dingen durch den Trüffelverkauf und wir haben jetzt hier. Weißer oder beides, beides. Weiß oder schwarz? Weiß und schwarz, aber insbesondere die teuersten weißen Trüffel kommen aus Umbrien. Und hier haben wir. Oh ja, mal ein Oh Gott, die riecht aber sehr, sehr intensiv nach Trüffel. Hier haben wir die Trüffel-Mortadella, die auch ganz typisch für Mittelitalien, für Umbrien vor allem ist. Sonst eigentlich sehr ähnlich, auch dicke Fettaugen, etwas weniger Pfeffer und natürlich keine Pistazien, dafür Trüffel. Und die riecht wirklich sehr, sehr intensiv nach Trüffel. Bin ja großer Trüffel-Fan, muss ich sagen. Mhm. Wir machen mal einen Podcast über Salz. Ja. Denn ich war heute am Salzregal, wollte mehr Salz kaufen. Mhm. Und es roch derart nach Trüffel, weil es vier Sorten Trüffelsalz gab. Trüffelsalz gab. Da habe ich gedacht, ich brauche dieses Trüffelsalz. Aber ich habe es dann doch nicht mitgenommen. Aber wenn wir mal was über Salz machen, ich habe auch die Salzsorten gefunden, die wir in Mallorca gekauft haben. Gab es da auch. Also alles da. So. So, die feste Salami packe ich mal zusammen. Mhm. Das hatten wir ja alle schon. Können wir dann aufteilen. Wie ist denn da, sagst du was zur Forschungsreise, wie ist denn da so der normalmenschliche Tagesablauf? Sind es sind die Leute, wann gehen die arbeiten, wo gehen die arbeiten? Nun, was ist da so der größte Arbeitgeber? Also ich war ja in Frascati, südlich von Rom, das ist so seit der Antike die Sommerfrische der Römer, weil es halt da immer so einen leichten Wind gibt und es nicht so schrecklich heiß ist wie in Rom. In Rom ist ja nicht auszuhalten. Also ich bin ja dann auch auf der Rückfahrt erstmal nach Rom und ich bin ja bald erschlagen worden, als ich dann plötzlich den Temperaturunterschied merkte von Frascati zu Rom. Also die ganzen Römer hatten da ihre Villen. Der Nachbar von Frascati, Monte Porzio Catone, heißt Monte Porzio Catone, weil der alte Cato, nee, der jüngere Cato, eine Villa hatte. Und das hat sich fortgesetzt. Also in Frascati, das antike Tusculum, da gibt es dann auch Villen aus dem Mittelalter der frühen Neuzeit. Wenn man auf dem Hauptplatz ist, Piazza Marconi, in Erinnerung an den Erfinder des Rundfunks, da sieht man oberhalb des Platzes eine riesige Villa. Die Villa Aldo Brandini, das waren so Adelige, also die zu Geld und Reichtum gekommen sind als Höflinge beim Papst. Und die haben sich da so eine riesige Villa hinsetzen lassen. Und ja, jetzt ist da natürlich nicht mehr so viel los in Frascati. Und gut, es gibt Leute, die arbeiten im Weinbau da. Und dann auch mit so wenig Anbaufläche kann es ja auch nicht so viel sein, gell? Ja, das ist halt ja, da wohnen ja auch nicht so viele Leute. Also viele haben so kleine Geschäfte und so. Also es gibt ja viele kleine Geschäfte. Tourismus spielt natürlich eine große Rolle. Und ja, die Geschäfte machen größtenteils über mittags zu, weil es einfach auch da zu heiß ist. Man hält es wirklich nicht aus. Man merkt es auch, man wird nach dem Mittagessen, weil es ja auch zum Mittagessen immer Wein gibt, irgendwie so müde und hat irgendwie den natürlichen Drang, sich zurückzuziehen in sein Zimmer. Das Zimmer ist dann auch irgendwie total verrammelt, um keine Hitze reinzulassen. Und dann schläft man erstmal und gegen Abend wird es dann wieder lebhaft, auch in der Stadt. Okay. Also die haben alle über Mittag sehr lange geschlossen, die Geschäfte, und machen dann wieder auf und dann ist es abends auch sehr lange betriebsam. Also es ist wirklich auch so, die Leute kommen dann aus den Häusern so um 7, 7:30 und dann sind die auch alle draußen, dann ist es richtig voll auf den Straßen. Also es ist halt, ja, man arbeitet halt morgens und abends ist man auf der Straße, weil es sonst einfach unangenehm ist. Obwohl es da eben frischer ist als in Rom. Okay. Also das ist, glaube ich, so der normale Tagesablauf. Das heißt also, nach wie vor haben die Leute, die in Rom zu Geld gekommen sind, dort so eine Art Ferienhaus oder einen zweiten ja, Wohnsitz? Ja, Sommerfrische, genau. Mhm. Ja, das gehört dazu. Der Papst macht das ja auch so. Mhm. Ja, man ist also im Winter in Rom und im Sommer, da es in Rom so heiß ist, hat man da eben noch so eine kleine Villa. Okay. Oder eine größere, wenn man adelig ist. Genau, oder heilig gesprochen wird. Ja. Und dann ist man tot. Wie ist es mit den sagst du, mit der Landwirtschaft, also gerade mit der Viehzucht? Ist es auch ein großer Anteil an Arbeitsplätzen? Also es ist eher so ländlich, wo halt viel in den ganzen Bauerngewerken halt auch gearbeitet wird? Oder ist da naja, das Industrie? Ist in Italien ein bisschen anders. Also man lebt dort in so einer Kleinstadt und drumherum. Mhm. Ist halt die Landwirtschaft. Also man ist nicht so isoliert wie hier auf dem Lande. Da gibt es natürlich viele, die halt da also so Olivenhaine bewirtschaften und Wein eben auch, aber eben auch Büffel. Also gibt da Stallungen mit vielen Büffeln und so. Ja, ich glaube, wir kommen gleich mal hier zum Büffel zurück. Hier ist nämlich mein Büffelmozzarella. Da macht ihr einfach ein bisschen was ab. Ach so, das sind diese speziellen, die man erst aufklicken muss. Ja. So. Und das ist ja das ist schon sehr verbreitet, aber sehr viel Oliven auch. Also wenn man rumfährt, das auch fotografiert, endlose Olivenhaine. Das ist wirklich auch eine wichtige Einnahmequelle. Also dementsprechend auch viel vom Export gelebt, richtig? Ja, klar, es wird auch exportiert, genau. Aber weiß ich gar nicht mal so. Also ich finde ja immer in Italien erstaunlich, wenn man einkauft, ich hatte auch welche mitgebracht, aber die halten nicht so lange, man kriegt ja, ich esse ja sonst noch normalerweise keine Tomaten, aber die Tomaten aus Italien schmecken irgendwie ganz toll, aber die gibt es, glaube ich, nur für Einheimische, die werden nicht exportiert. Okay. Ich kenne ja die Tomatensituation, bei dir, du isst ja auch nur Tomaten dann bei meiner Mutter. Ja, genau, genau. Also jetzt aber so ein Büffelmozzarella, weil man merkt halt, Büffelmozzarella, die äußere Schicht ist relativ fest und dann innen drin ist es wirklich, zerfließt es schon fast. Wenn man mal dran riecht, merkt man auch natürlich dann den Büffel. Ja, also haben sie relativ frisch bekommen. Ich fand, also ich kannte das gar nicht, dass es die in so großen Stücken gibt, weil ja Büffelmozzarella sehr teuer ist. Mhm. Das ist normalerweise nur in kleinen Stücken. Und dann war aber die Mitarbeiterin im KDW so freundlich, mir einen halben zu geben, denn ich meine, das ist, kann man gar nicht bezahlen. Dann hatte sie von dem anderen Käse auch gemeint, ob sie mir da was abschneiden soll, weil sie dann meinte, ich sei nicht so. Könntest du nicht leisten? Könntest du mir nicht leisten, aber da habe ich dann gedacht, der schmeckt bestimmt super und da will ich dann auch noch außerhalb des Podcasts was von haben. Ja, wirklich super. Innen drin komplett super weich, ja, also weich. Wirklich, der zerfließt im Mund. Ja. Also ist ganz toll. Und ich finde, der vom Geruch her riecht ja zwar nach Büffel, aber nicht so streng nach Büffel. Ja. Es gibt ja so Büffelmozzarella, den macht man auf und denkt man sich, oh, da lebt das Vieh noch drin. Aber hier ist es wirklich sehr, sehr filigran. Ja auch die Spitzensorte, die man halt hier für die Podcaster verkauft. Genau. Sonst wollte da keiner was im Fernsehen. Zielgruppengerecht, ja, sagst du. Heute, es ist ja Freitag. Es war ein Menschenauflauf im KDW. Das glaube ich, ja. Glaubst du gar nicht. Aber am italienischen Käsestand war kein Mensch. Also überall da, wo ich gekauft habe, außer beim Alkohol. Also beim Alkohol hatte ich echte Probleme. Das war ja unglaublich, was da gekauft wurde. Und dann wollten die Leute von irgendeinem Wein irgendwie gleich, weiß ich nicht, 60 Flaschen oder so, wo dann der einzige Verkäufer, der da war, dann auch noch ins Lager musste und so. Also unfassbar, was da los war. Aber wie gesagt, beim italienischen Käse, ich gebe dir mal das Randstück hier. Genau, ich gucke mal, wie das so. Also draußen, also wirklich so eine Art Camembert. Ja, aber das ist der eigentliche typische, also genau dieser Käse, dieser Weichkäse, das ist eben der Hausmacher-Käse, der jetzt eben auch aus Büffelkäse gemacht worden ist. Okay. Riecht gar nicht so stark nach Büffel. Riecht so ein bisschen nach. Nach was kenne ich das? Weißt du noch, was es riecht? Das ist noch ein bisschen nach Frischkäse. Mhm. Ja, der ist auch sehr frisch. Mhm. Das stimmt. Und dieser, also Casatica heißt der. Also Casatica ist praktisch eine Ableitung von, ich glaube, von Käse. Caseo ist ja also das altertümliche Wort für Käse. Formaggio ist das neue Wort. Der ist ganz typisch dort. Und den gibt's auch. Also wir hatten den zum Beispiel da in dem Tagungszentrum. Also solchen Käse zusammen mit Birne. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also es wird, das ist auch ganz typisch in Mittelitalien, dass man halt Käse mit Birne isst. Sehr lecker. Das war eben gerade die Birnenzeit. Mhm. Also gab es Birnen mit Käse. Mhm. Und es schmeckt wirklich super. Mhm. Aber auch mit Wein. Was wenn du noch was ja, gibst, ja. Kann man den essen. Mhm. Ich finde es sehr angenehm. Die Schale ist relativ fest. Der Inhalt relativ weich. Das heißt, bei solchen Camembert ist das teilweise das Problem, dass du schneidest da auf und der zerläuft der gleich, den kannst du gar nicht so richtig essen. Na, ist eigentlich kein Camembert. Es ist immer erst der Büffelkäse und ja. Es ist so ein, ja, so ein frischer Büffelkäse. Mhm. Ne? Also Camembert trifft es, glaube ich, nicht. Wirklich. Das ist ja so ein, sieht aus, wenn du das kaufst, wie so ein großer, wie so ein länglicher Kuchen, so ein bisschen wie so ein Ciabatta. Mhm. Und die schneiden dann so Scheiben ab. Mhm. Sehr gut. Also, der hat einen schönen Eigengeschmack, ist aber nicht zu dominant. Mhm. Ja, ist innen drin schön weich, schön frisch. Mhm. Trotzdem eine relativ harte Schale, dass er halt in Form hält. Also genau. Schöne Farbe. Ja, und dieser Casatica ist eben der normale Käse, während halt Mozzarella, naja gut, das gibt es natürlich, weil man das braucht für die Pizza und so. Aber es ist jetzt nicht so das Typische, sondern solcher Käse. Der ist eben auch aus Büffelmilch, das habe ich gedacht, das nehme ich mal mit. Mhm. Ich gucke gerade mal, wie das so geschrieben wird. Casatica. Mit C. Ja, vielleicht finden wir es in der Wikipedia. Nein, in der deutschen Wikipedia ist es nicht mehr. Immer in der italienischen schon. Casatica de Buffalo. Mhm, genau. Genau. Genau, hier steht auch, ich habe jetzt gerade hier auf einer Käseseite jetzt gefunden, rustikaler Weichkäse aus Büffelmilch. Naturrinde gereift, genau, heller, kompakter Teig, das ist richtig, genau. Mit Blauschimmel durchzogen. Ich glaube, da ist für uns unsere noch zu jung. Mhm. Ja, das ist eigentlich. Ist auch nicht als solcher angepriesen worden, okay. Blauschimmel mit Käse. Das ist dann wahrscheinlich nochmal eine Variante. Mhm. Ah, stimmt, ja. Habe ich aber auch nicht. Das ist der Blude, genau, stimmt, Blude Buffala, genau. Ah, hier unten. Casatica di Buffala, genau, das ist dem, was wir haben. Genau, ist auch ein Weichschimmel, klar, logisch, geschmeidig, heller Käseteig, milchfrisch, das genau beschreibt es, sehr sahnig, feines Büffelmilcharoma, genau, 55% Fett. Mhm. Das ist ja fast schon wenig. Ja, also ich finde, der schmeckt, also man denkt, der wäre fettiger. Ja, hätte ich auch gedacht. Mhm. Ja, hier ist er auch abgebildet. Ja, ja. Genau, so als Stückchen. Mhm. Ja. Also ganz typisch für Mittelitalien, solcher Käse. Ja, das ist auch so nicht in meinem Kopf gewesen. Also mir war die Variante so alle Mozzarella-Varianten und Abstufungen. Mhm. Plus halt dann die Pecorino-Parmesan-Geschichten, ja? Ja, gut, aber die sind ja Pecorino-Parmesan sind ja wirklich norditalienisch. Mhm. Also Emilia-Romagna. Ich mache ja eine Exkursion. Mit Studenten im März, April in die Emilia-Romagna. Das wird ja auch sicherlich gastronomisch, kulturell wichtig. Und dann machen wir alles. Parmesan, Parmaschinken, durch die Bank, wird alles hier auch verarbeitet im Genussgast. Mhm. Aber jetzt war ich halt in Mittelitalien, deshalb etwas, was man sonst nicht so hat. Ja, das ist natürlich sehr interessant, dass es da so viele Ja, so viel Vielfalt gibt. Ja. Ja, wir haben eigentlich auch alles durch. Mhm. Du kannst jetzt noch Salami essen. Da sind noch Einzelscheiben da von allen Sorten. Ja, ich glaube, ich werde noch ein Stückchen. Ach, das? Ja, Salami nochmal nehmen. Ja. Ja, noch ein bisschen erzählen. Ich bin ja dann zurückgefahren in der Nacht des Erdbebens. Ach so, genau, richtig. Ich bin ja da ganz, ich bin ja mit dem Zug gefahren, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Also Nachtzug fahren ist einfach, ich meine, das hängt sicherlich auch von der Persönlichkeit ab, die jemand hat. Aber ich hatte halt eine Einzelkabine, weißt du, du steigst da in München ein, machst das, kriegst dann auch eine Flasche Wein in die Hand gedrückt und fährst zum Service. So, dass dich besser schlafen lässt. Und eine Flasche Wasser. Mhm. Da machst du deine Kabine zu und hast Ruhe. Du brauchst da nicht mehr mit der Welt Kontakt aufnehmen bis zum nächsten Morgen. Wir haben diese alten, das sind ja relativ alte Schlafwagen, ja. Wagen nachgerüstet mit einer Steckdose für den Computer. Mhm. Ist auch so ein Laptop-Logo daneben. Okay. Kannst du dein Handy aufladen und du hast, da du ja in München losfährst und bald aus Deutschland raus bist, hast du dann auch wieder Netz. Also in der Zeit von München bis Österreich hast du keins, dann hast du Netz. Und in Italien hast du durchgehend Netz und meistens LTE. Mhm. Es gibt mal, wenn das da so richtig über die Apenninen geht, da nach Bologna, gibt es dann vielleicht mal Edge. Mhm. Aber du hast eigentlich sonst überall LTE. Also es ist nicht so furchtbar wie in Deutschland. Ja, und wenn es da so ruckelt, da schlafe ich immer schnell ein. Ja. Oh, ich lese dann noch was, schlafe dann ein und dann werde ich wach und es ist morgens und dann wird man geweckt, bekommt ein Frühstück ans Bett. Mhm. Und steigt dann, Frühstück oder Deutsche Bahn? Nee, Deutsch. Das ist ja, das machen ja die Österreicher. Okay. Ein deutsches Frühstück mit deutschen Körnerbrötchen. Mhm. Aber auch zurück gab es frische Brötchen. Die haben dann in Österreich österreichische Brötchen aufgenommen. Okay. Die waren noch warm. Also auch sehr schön. Ja, und dann fühlt man sich einfach wohl. Das ist einfach wirklich eine sehr angenehme Reisemöglichkeit. Leider wird die von Deutschen nicht genutzt. Aha. Das heißt, wer war da so hauptsächlich unterwegs? Also München, ab München sehr leer oder? Erstmal leer. Es war nicht alles besetzt. Mhm. Es waren vielleicht in dem Wagen hin 5 Reisende und zurück, glaube ich, sogar nur 3. Mhm. Und es waren halt Italiener, englisch sprechende Menschen, wo ich nicht genau weiß, vielleicht Amerikaner, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und Afrikaner. Mhm. Sowohl hin wie zurück, fand ich sehr interessant. Es war ein afrikanisches Ehepaar für Rückfahrt und für Hinfahrt ein Einzelner. Aber kein einziger Deutscher oder Österreicher. Das ist wirklich erstaunlich. Aber es ist wirklich so angenehm. Und du kommst, ich bin halt 9.22 Uhr in Rom angekommen, also gemütlich, konnte gleich weiterfahren nach Frascati und war halt dann schon im Programm. Also die Tagung begann ja dann und ich konnte direkt einsteigen. Und war ausgeschlafen und alles war schön. Ja. Und zurück war es ähnlich. Gut, der kam dann um 6.33 Uhr in München an, also ein bisschen sehr früh. Mhm. Aber man wurde ja wach, weil zurück halt hier da die Grenzkontrollen heftig sind. Okay. Die Österreicher meldeten sich um kurz nach 4 und weckten mich. Mhm. Und dann sah der Grenzer irgendwie, aha, ein weißer, älterer Herr. Mhm. Passt schon. Das war seine Reaktion. Er sagte erst Passkontrolle. Als er die Tür aufmachte, sagte er passt schon. Okay. Weiter. Ja. Während der Afrikaner neben mir, den haben sie zweimal auseinandergenommen. Oh, naja. Und dann kamen die Deutschen. Die haben nicht gesagt Passkontrolle, sondern die klopften mit den Worten Polizei. Oh, also schon mal sehr, sehr. Sehr aggressiv. Ja. Und dann, und ich war gerade in der Dusche. Ich hatte ja eine Dusche. Achso, du hast noch eine Dusche auf dem Ding. Ja, pure Luxus. Okay. Ich hatte eine Dusche und ich rechnete nicht damit, dass die Deutschen schon da waren. Ja. Und wir waren ja noch in Österreich. Mhm. Und dann war ich halt noch unter der Dusche und dann klopfte es, Polizei. Mhm. Na, ich machte meine Dusche auf und hielt dann so das Handtuch von meinen besten Teile. Ja. Und da war natürlich eine weibliche Polizistin da. Ja. Und guckte mich ganz erschrocken an, weil da jetzt plötzlich so ein nackter Mann vor ihr stand. Ja. Und sagte Deutsch. Ich sagte ja. Und sagt sie, passt schon. Passt schon. War ich fertig mit der Kontrolle. Also wir lachen jetzt, aber im Grunde, ich finde das einfach ärgerlich, dass da jetzt derart kontrolliert wird. Mhm. Und das haben wir uns so bei Schengen nicht vorgestellt. Nee. Und ich finde es auch, also die Art und Weise, wie kontrolliert wird, also richtig, ist dass ja richtig man streng. Sich für, dass man streng auftritt, aber sich nicht für weiße Männer jenseits der 50 interessiert. Mhm. No? Das ist, ich will da jetzt nicht das irgendwie sagen, dass es irgendwie rassistisch motiviert ist oder sonst was. Es ist natürlich erfahrungsmotiviert, aber es ist auch blöd. Denn ich hätte ja in Rom da jemanden reinschmuggeln können. Mhm. Die Kabine war wohl groß genug. Ja, eigentlich doch ein paar Flüchtlinge. Mhm. Aber nee, aber das hat mich wirklich, das hat dem Ganzen am Ende noch so ein bisschen einen negativen Beigeschmack gegeben. Aber ansonsten kann ich das Reisen mit dem Nachtzug wirklich hundertprozentig empfehlen. Ist nicht ganz billig, aber es ist halt unheimlich bequem. Und vor allen Dingen, wenn ich geflogen wäre, der einzig brauchbare Flug zurück. Ich hätte nach dem Mittagessen aufbrechen müssen. So bin ich erst am späten Nachmittag losgefahren. Kannst du, konntest du den Tag noch der Konferenz noch mitnehmen, sozusagen? Ja. Ich hätte gegen Mittag aufbrechen müssen, damit ich den Flug um 18.10 Uhr kriege. Da muss man ja 2 Stunden vorher da sein, dann ist man irgendwann in Frankfurt. Mhm. Dann hätte ich einen Zug bekommen, nach Berlin wäre schon gar nicht mehr möglich gewesen. Da war der letzte Schuss schon weg. Okay. Dann hätte ich nur noch nach Bamberg gekonnt. Dann 22 Uhr noch was über Nürnberg mit einer Stunde Aufenthalt in Nürnberg. Okay. Ich wäre um 1.18 Uhr in Nürnberg gewesen, in Bamberg gewesen, also 12 Stunden. Unterwegs, ja. Unterwegs. Mein Ziel Berlin hätte ich gar nicht erreicht. Ja. No, trotzdem 12 Stunden unterwegs und halt immer nur gewartet. Denn ich meine, die Reisezeit ist natürlich dann wenig. Mhm. Und so, gut, der Nachtzug fährt natürlich langsam und hält immer wieder mal, weil er halt langsamer fährt als ein Tagzug. Aber man hat immer das Gefühl, dass man reist. Mhm. Und das ist doch besser als dieses Theater da. Also, ich muss wirklich sagen, das Zugfahren ist angenehm, leider etwas teuer. Was war der Preis jetzt normalerweise? Ich will gar nicht wissen. Also die wollten 430 Euro von mir haben. Hin und zurück? Ja. Okay. Also gut, das war natürlich jetzt auch erste Klasse mit Einzelkabine. Das kostet natürlich ein bisschen mehr. Gut. Aber ich hätte in der Business Class für 380 Euro fliegen können. Und in der Economy Class gab es Flüge in eine Richtung ab 86 Euro. Okay, ja. Lufthansa, wo gemeint hast, Germanwings. Also das ist jetzt schon sehr teuer, finde ich. Aber du sagst bezüglich des Komforts. Ein bisschen Salami. Das ist verständlich. Ich nehme mal die ist so schön scharf, das ist mein Ding. Du sagst Komfort und alles ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Wie war das so ansonsten mit Bordservice? Also wenn du geschlafen hast, hatte ich ja keine mehr belästigt sozusagen. Ja, ich hätte halt, ich war halt österreichisch bewirtschaftet. Ich hätte aus der Mikrowelle Sachen bekommen. Gulaschsuppe, okay. Was die so haben. Mhm. Ja. Also es gibt Essen und Trinken, wenn man will. Mhm, und eben Frühstück ist inklusive und eine Flasche Wein und Wasser ist inklusive. Okay. Abends. Und wie groß ist das Bett? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie breit? Wie lang? Normal. Das ist für eine Person. Okay. Also 90 breit? Ja. 1,2 Meter lang? 2 Meter lang. Mhm. Es war ich fand es sehr lang für mich. Ich bin ja nur 1,75. Und schöne harte Matratze. Mhm. Also, wie gesagt, ich bin wirklich, ist ja wie, wenn man in der Wiege liegt, das schwankt ja immer so ein bisschen. Ja. Gab ja auch in der Nacht ein Erdbeben, was ich da nicht mitbekommen habe, weil es sowieso geschaukelt hat und ich schon weit genug nördlich war. Das wäre vielleicht auch bei der Rückreise ein Problem gewesen mit dem Flugzeug, ja? Ja. Oder wenn ich halt im Zug gewesen wäre, einen Tag später, hätten sie vielleicht erstmal die Strecke kontrolliert und es hätte Verspätungen gegeben. Ach so, genau. Die Strecke war jetzt noch weit genug weg, aber wenn es da Erschütterungen gibt, dann müssen sie natürlich erstmal gucken, ist da alles in Ordnung? Mhm. Ja, ist da die Brücke in Ordnung? Sind die Gleise noch in Ordnung? Und da war es ganz gut, dass ich 4 Stunden vorher aus dem Gebiet raus war. Mhm. Nee, einen Tag später wäre problematisch gewesen. Okay. Also Glück gehabt in dem Sinne. Mhm. Und gut, natürlich Hinzus war es ja, also Rückzus war es ja auch dunkel, aber bestimmt ist auch die Strecke landschaftlich sehr schön, ja. Sehr schön. Ja. Die ganze Strecke eigentlich. Man kann es auch tagsüber machen. Mhm. Ist auch nicht ganz so teuer, aber tagsüber ist natürlich sehr lang. Mhm. Wie lang ist die Reise insgesamt von München nach Rom? Bist du direkt gefahren, ja? Ja. Um München herum sind es 12 Stunden. Okay. Also 12,5. Im Nachtzug, tagsüber geht es deutlich schneller. Mhm. Tagsüber sind es, glaube ich, 9 Stunden oder 9,5 oder 10 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist deutlich schneller. Mhm. Muss dann aber auch umsteigen und hast halt die Schnellverbindungen da in Italien. Ja. Und dieser Nachtzug zuckelt halt sehr langsam, aber es war für mich halt angenehm. Und vor allen Dingen war auch schön, ich bin ja mit einem Kollegen, der nach Parma wollte, noch von Frascati nach Rom gefahren. Mhm. Da hatten wir beide noch etwas Zeit bis zum Zug. Dann waren wir da noch in so einer Kneipe. Kneipe in der Nähe vom Bahnhof, die ich aber kannte, wo man ganz vernünftig bedient wurde. Da habe ich noch eine Sfogliatella gegessen. Das ist so ein spezielles, so eine Art Blätterteig. Mhm. Aber ähnlich wie der Baumkuchen werden so Schichten, also in der Mitte ist so eine Quarkfüllung, werden so Schichten Teig drum gemacht und immer einzeln gebacken und dann die nächste Schicht. Okay. Sodass du so ganz viele knusprige Schichten hintereinander hast. Jetzt habe ich eine Spezialität aus Neapel. Aber die gab's da, sehr lecker. Und dazu habe ich, also er hat einen Kaffee getrunken, aber ich habe dazu ein Bier getrunken, was natürlich in Italien immer sehr teuer ist, weil wir ja keine Biertradition haben. Aber es war ganz gut, so ein Peroni. Und das erhöht natürlich die Bettschwere. Aber anschließend nach so einem Bier und dann noch eine kleine Flasche Wein, sich dann hinlegt, schläft man natürlich auch sofort ein. Was für ein Wein haben die da gereicht? Ja, das ist irgendein, weiß ich nicht genau, also wohl sizilianischer Wein, aber firmiert unter der Marke Käfer. Okay, also Käferfeinkost? Käferfeinkost, aber stand Terre di Sicilia drauf. Mhm. Und da vermute ich ja, ich kenne ja den Generalkonsul in München, der hat da, glaube ich, Kontakte. Der hat mir mal erzählt, also im Empfang, dass er eigentlich aus einer Winzerfamilie stammt. Mhm. Und ich glaube, das ist sein Wein. Okay. Also ist auch nicht der schlechteste. Nur wird natürlich bei Käfer alles für teuer Geld verkauft. Teuer Geld verkauft, aber gut, ich hatte es ja von der Deutschen Bahn geschenkt bekommen. Mhm. Und das ist dann so eine 0,25 Flasche? Ja, so eine 0,25 Flasche, so eine kleine Flasche. Also sehr, Also eher so eine, so ein Bettupferl als. Ja. Ja, mehr brauchst du ja. Mhm. Dann hast du halt noch so eine Flasche stilles Mineralwasser. Auch so eine kleine Flasche, aber das reicht ja für die Nacht. Mhm. Auch da ein italienisches oder? Nee, Adelholzer. Adelholzer, okay. So, wie wir schon mal besprochen hatten. Das ist der deutsche Warenstandard. Klar. Aber die Schlafwagen sind österreichisch. Mhm. Ich finde auch österreichisch wohl gemanagt. Okay. Obwohl der Zugbegleiter auf der Rückfahrt, nicht Zugbegleiter, sondern Schlafwagenversorger da, aus Norddeutschland kam. Mhm. Der sprach mit so einem sehr norddeutschen Akzent. Okay. Ich würde sagen, der kam vielleicht aus Rostock. Okay. Und der fährt ab München, das ist der erste Stopp in Deutschland? Ja, der kam jetzt mit dem Zug schon. Mhm. Das ist ja der Zug, der fährt ja runter. In der einen Nacht, dann bleibt er in Rom und die nächste Nacht fährt er zurück. Ach so, okay. Ich war ja sogar, ich meine, ich bin ja jetzt nur eine Woche geblieben, aber ich war ja im selben Abteil. Okay. Also nicht nur im gleichen, sondern im selben Abteil. Mhm. Es war genau dasselbe Abteil mit den gleichen Macken. Mhm. Ja, also, du hast neben dem Bett noch so eine Möglichkeit, eine Flasche einzustellen. Mhm. Und da war das, also du kannst das so klappen, das war aber ausgeleiert, das hing immer so ein bisschen über. Mhm. Deshalb traute ich mich nicht, die Flasche da einzustellen, aber man sah genau, wo es ausgeleiert war. Man hätte nur mit dem Leatherman da so ein bisschen rumbiegen müssen, was ich nicht getan habe. Es war genau an der gleichen Stelle. Also es war ja auch numerisch der gleiche Platz. Und der Wagen, der Zug, hieß ja Lupus, der gleiche. Und es war der gleiche Wagen und die gleiche Platznummer, die ich hatte. Aber es war auch wirklich der gleiche Platz, weil man ja sehen konnte, die gleichen Macken waren da. Aber der fährt nicht jetzt, dass du sagst, aus dem Norden irgendwie als Nachtzug, sondern der ist der fängt in München an. Der fährt München, in München Rom, erst an. Okay. Rom, München. Okay, das ist so die. Der bleibt dann eben tagsüber in Rom, da wird er wieder aufbereitet. Die machen dann frische Wäsche, alles, alles ist ja frisch. Und auch sauber. Also man kann auch über die Sauberkeit nicht klagen. Also gut, das Diese Dusch, dieser Duschvorhang, der müsste mal ausgewechselt werden. Mhm. Der war unten schon so ein bisschen gammelig, würde ich sagen. Aber sauber ist das da alles tipptopp auch. Frische Wäsche, frische Handtücher und so. Und das wird eben tagsüber alles hergerichtet. Und die Toilettensituation? Da hatte ich ja im Abteil ein, okay. Ja. Mhm. Das ist halt die Luxussache. Die nächste Stufe ist halt, da kannst du auch eine Einzelkabine haben, wo du nur ein Waschbecken im Abteil hast. Okay. Keine Dusche und kein WC, da musst du halt auf den Gang. Okay. Aber dann nachts auf den Gang. Na, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Also dann, der Unterschied ist ja jetzt auch nicht so teuer. Das waren 100, 80 Euro Unterschied, glaube ich. Okay, dann macht man 80 Euro, wenn es sowieso schon so teuer ist. Mhm. Und dann, wenn du dann auch nicht mehr nachts aufwachst, dann musst du erst dann verschlafen, dann durch den Gang durch und so. Ja, dann musst du deine Tür abschließen und so. Mhm. Ja. Aber so war das sehr angenehm. Also kann man wirklich nichts sagen. Also ich mag diese was entschleunigte Art des Reisens mehr. Was heißt entschleunigt? Beim Flugzeug ist man auch entschleunigt und da ist man entschleunigt durch Warten und das ist halt nicht mein Ding. Ja. Und ich möchte auch nicht immer so behandelt werden an den Flughäfen. Weißt du, du musst dich da kontrollieren lassen. Ja. Behandeln dich da immer wie Schwerverbrecher. Ja. Bei der Bahn wirst du halt wirklich noch wie ein Fahrgast behandelt. Ich meine, selbst in Rom, Roma Termini ist ein riesiger Bahnhof, wo auch viel Aufwand betrieben wird, auch mit Kontrollen und so. Du kannst nicht einfach so auf den Bahnsteig, du musst da erstmal deine Fahrkarte vorzeigen und so. Mhm. Aber die Stimmung ist halt eine andere. Du kommst, du stellst dich da in so einer Schlange an, ist relativ kurz, und zeigst du deine Fahrkarte vor und dann ist da so eine junge Mitarbeiterin der Bahn, die dann erstmal in gebrochenem Englisch, aber immerhin in Englisch, sagt, hier, da ist ihr Zug, gehen Sie doch da lang und so. Also das ist irgendwie nett. Mhm. Ja? Also dir wird da sozusagen auch geholfen. Okay. Und das hast du ja bei Flughäfen nicht. Nee, stimmt, du bist ja quasi so ein bisschen auf dich selbst. Ja, du bist auf dich selbst angewiesen und musst dann eigentlich da noch erniedrigen lassen. Mhm. Also, dafür bezahle ich nicht. Mhm. Und das ist halt hier ein bisschen anders. Und du kommst halt wirklich gleich in die Innenstadt. Ja. Mein ganzes Problem ist doch, wenn ich geflogen wäre, deshalb hätte ich ja so früh losgemusst. Mhm. Ich wäre erst nach Rom gemusst. Dann hätte ich zusehen müssen, wie ich nach Fiumicino komme, also Flughafen, der ja nicht direkt in Rom ist. Klar. Und dann sitzt man da an diesem Flughafen drumherum und wartet und wartet und wartet. Nee. Also das ist doch anders, wenn du da direkt in Rom kannst, wie gesagt, noch schnell in die Kneipe gehen oder was einkaufen. Und dann gehst du halt zum Zug, steigst ein und fährst und bist plötzlich in der Innenstadt von München. Ja, klar. Ne? Und wo du auch wieder alles hast, was du brauchst. Ne? Also es ist doch besser, als dann da irgendwie da in Fürstenfeldbruck an so einem komischen Flughafen zu sein, wo du noch ewig laufen musst. Da kriegst du dein Gepäck und hast dann noch anderthalb Kilometer mit dem Gepäck zurückzulegen. Ja, ja. Und das Gepäck wurde auch bei dir dann im Abteil dann gleich verstaut? Oder? Ja, du hast da viel Stauraum, weil das ja ein Abteil ist, was bis zu 3 Leute nutzen können. Okay. Das ist halt dann so hergerichtet, dass halt nur ein Bett da ist. Aber du siehst ja, die anderen sind halt zurückgeklappt. Und dadurch hast du halt da viel Stauraum. Oben hast du noch eine Ablage und die Ecke, dann hast du noch eine Ablage, also sehr viel Platz. Okay. Du hast sogar noch so einen Klappstuhl an der Seite, wenn du sitzen willst. Wenn ich gleich ins Bett will, also da ist wirklich viel Platz. Mhm. Also richtig ein großes Abteil. Und auch die Dusche und das WC ist, ich meine, das ist natürlich dann ein bisschen enger, klar. Aber es ist groß genug. Mhm. Ja. So. Also nicht zu vergleichen mit so einer Flugzeugtoilette. Nee. Das ist wirklich ganz anders. Ja, das ist ja alles, doch klingt ja sehr spannend. Ja, wie gesagt, genießen beim Reisen. Mhm. Auch dazu. Ja. Und da hat man keine Verluste. Du hast dann wirklich die ganze Zeit sozusagen vom Einstieg in den Zug schon Urlaub. Okay. Ich mache jetzt wieder Werbung für die Deutsche Bahn. Wir werden nicht gesponsert. Nee, das ist ganz klar. Ich fand es auch zu teuer, um das nochmal zu sagen, weil es einfach nicht konkurrenzfähig zum Flugzeug ist. Mhm. Und ja, ne, aber sonst war es schön. Ja. Ja, ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Ja, ich würde auch sagen. Hast du noch Salami? Nee, die ist gegessen? All. Die ist alle, aber wir haben hier noch von diesen Scamarzine. Die sind auch ganz verführerisch, weil die einfach sich so wegessen. Ja. Also, wir haben noch Spaß. Auf jeden Fall. Ja, es also war auch für mich jetzt sehr interessant, von den Spezialitäten aus dieser Region mal zu kosten und zu probieren. Habe auch wieder viel gelernt. Diesmal warst du ja der Vorbereitende. Ich war ja quasi heute nur so Gast. War polnische Spezialität. Das machen wir. Kennst du dich besser aus? Genau. Wir machen einfach die nächste Sendung eine polnische Sendung. Genau. Ich habe nämlich jetzt auch noch einen guten polnischen Supermarkt hier in Berlin gefunden, wo man polnische Spezialitäten kaufen kann. Der ist auch gar nicht so weit von hier entfernt. Das heißt, man kann direkt dann auch frische polnische Spezialitäten mal probieren. Ich kann schon mal vorwarnen, es wird schon mal sehr wurstlastig. Ja, das hatten wir heute auch. Mhm. Ja. Und wir machen auf jeden Fall irgendwann mal Öl, Olivenöl. Ja, und wir müssen Salz machen. Ja. Also ich bin so heute begeistert gewesen von der Salzauswahl. Mhm. Man macht sich keinen Begriff, was es da für Möglichkeiten gibt bei Salz. Das ist auch wirklich ein unterschätztes Lebensmittel. Ist es wirklich, weil viele sagen ganz nüchtern, naja, es ist halt irgendwo der gleiche chemische Inhaltsstoff drin, gell? Nee. Es ist ein Aromatisieren und Mischen genau. Und sonst was alles draus machen. Und selbst der gleiche chemische, also wenn du sowas hast wie Fleur de Sel oder dieses grobe Salz, Meersalz, Steinsalz, also das schmeckt auch unterschiedlich. Genau, da macht er die Verunreinigung, macht er quasi den Geschmack, ja. Genau. Na, bei Meersalz ist, da brauchst du auch so eine Mühle bei Meersalz, da war mir das ja wichtig. Mhm. Da sind ja zum Teil irgendwie noch so Muschelreste und anderes drin. Deshalb muss man das gut mahlen. Wenn das so ist, das ist vielleicht dann auch nicht so gut. Mhm. Also, ja. Also Salz ist ein gutes Thema. Machen wir auf jeden Fall auch. Ja. Ansonsten freuen wir uns über Feedback. Genau. War ja auf den letzten Tag, muss ich sagen, auf unserer Podcast-Seite war ja doch wieder, gab es einiges Feedback, fand ich sehr schön. Mhm. Also ich genieße das auch immer. Ich probiere das auch sehr. Ich finde das sehr schön, wenn halt irgendwie da auch so ein bisschen Feedback kommt, weil das sozusagen die Währung ist, für die wir den Podcast machen. Genau. Ich meine, irgendwie ohne das Feedback ist halt irgendwie auch alles nur halb so schön. Ja. Raymond hat mich gefragt, wie er uns fördern kann. Habe ich ihm nochmal einen Tipp gegeben, wie das geht. Thorsten Stöhr, den ich aus der Schulzeit kenne, ist auch ganz interessant, hat er sich dann nochmal zu Weingut Klein geäußert, dass er den auch kennt. Es gab auch Beschwerden, dass wir zu viel Pfälzerwein bis dato gemacht haben. Was anderes hier. Und da nicht den badischen Wein betrachtet haben. Ach stimmt, badischen Wein. Ja, genau. Machen wir auch noch. Das ist halt sehr häufig dann das Thema, dass wir natürlich dann A, auch dabei was lernen wollen, ganz klar, und B, mal gucken müssen, was es da so gibt, weil da kann man ja auch, also bis dato habe ich da ganz schlechte Erfahrungen gemacht, gerade wenn es so Lemberger geht und so, das war jetzt eher nicht so meins, aber es soll ja wohl auch, guten Wein geben, und da bin ich mal gespannt. Und was die Bergstraße müssen wir machen. Ja. Das ist der einzige deutsche Weingegend, ich meine, wenn ich denke, was ich jetzt halt schon an italienischen Weingegenden kenne, ja. Aber dass ich noch nicht alle deutschen Weingegenden kenne, dass mir die Bergstraße fehlt, ist ein Problem. Und ich finde es umso beschämender, weil wir einen gemeinsamen Freund haben, der da wohnt. Ja. Also das muss sich ändern. Ja, das kann man ja vielleicht mal über den Kanal vielleicht mal antriggern, dass der mal da mal uns was mitbringt. Ja, also es gibt genug Themen und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Genau. Wir danken uns für die Zuhörer. Ja. Für die Klicks und netten Worte und freuen uns, euch bald wieder beglücken zu dürfen. Genau. Dankeschön. Ja, danke. Bis bald. Und tschüss. Tschüss.